Willkommen bei Blickkontakt, dem Programmkino-Podcast. Ich bin Alex. Ich bin Flemming. Und ich bin Oliver. Und ich bin müde. Guten Morgen. Ja, wir nehmen heute mal zu einer für uns sehr ungewöhnlichen Uhrzeit auf. Ja, es ist kurz nach 9 Uhr morgens. Und wir haben eine lange Nacht hinter uns. Die 8. Studi-Filmnacht hier in Paderborn. Ja, wann wart ihr zu Hause? Viertel nach zwei ungefähr. Also. Kommt hin. Ja, ne? 10:02. Du. 10:02. Das ist schön, wenn man in der Nähe vom Kino wohnt. Ja. Ja, ist schön. Ja, aber erzähl doch mal, wie habt ihr die Studi-Filmnacht so wahrgenommen? Also für uns beide war es ja die erste Studi-Filmnacht, oder? Also wir haben ja keine Vergleichsmöglichkeiten, aber mir ist das schon sehr gut gefallen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Also ich war erstmal erstaunt über den Andrang. Also ich habe jetzt nicht ganz wahrhaben wollen, dass der Raum wirklich knackenvoll wird. Ja, aber er war knackenvoll. Ja. Hatte ich nicht erwartet. Das war echt ziemlich cool. Mhm. War auch eine gute Atmosphäre, fand ich. Abgesehen davon, dass im ersten Block die Technik versagt hat, das hat, glaube ich, auch einige Kinozuschauer gestört. Oder ist denen auch aufgefallen? Ja, das war vor allem den Filmemachern. Das war auch klar, das war ja auch Mist, wenn knapp 20% Bild fehlt insgesamt, weil an allen vier Kanten was fehlte. Aber steckt man nicht drin. Ist der Server ausgefallen und deshalb sind alle Voreinstellungen verloren gegangen, die da oben getätigt wurden. Erst fehlt was, dann bricht das alles zusammen, dann sieht man nur Fische auf der Leinwand. Das war schon ein Erlebnis für sich. Aber das würde ich ganz gerne nochmal kurz erwähnen, dieses eigenartige Fernsehrauschen, was da plötzlich zu sehen war. Das verbinde ich auch nicht unbedingt mit digitaler Technik. Das war auch ein bisschen wunderbar. Nee, das stimmt. Das war ja so ein typischer Fernsehschnee, war das. Ja, das ist wahr, was du sagst. Das ist eigentlich kein typisches Serverphänomen. Das digitale Rauschen, ich dachte ja zuerst, das sei wirklich ein Experimentalfilm, der erst so. Also ja, du kanntest ja das Programm noch nicht auch. Nee, genau. Ich habe ja alles zum ersten Mal gesehen, weil ich in der Woche krank war, weil ihr das alles gesehen habt. Mhm, ja. Na ja, gut. Mal abgesehen vom Technik-Fauxpas. Ja, ich war angetan von der Mischung der Filme, muss ich sagen. War halt ein ziemlich buntes Programm, ne? Ich habe leider nicht viel von den Interviews, die ihr da geführt habt, mitbekommen, weil wir in der Zeit auszählen waren. Ja. Von einem oder anderen Film hätte mich schon interessiert, was der Filmemacher sich da gedacht hat. Vor allem bei den Experimentalfilmen, welche mir sehr gefallen haben. Mir auch, ja. Gerade für ein studentisches Programm fand ich es überraschend, wie gut die Experimentalfilme waren. Also. Ich denke, an dieser Stelle sollten wir vielleicht nochmal für die Hörer, die gar nicht wissen, was der Studiefilmemacher ist überhaupt, das fällt mir jetzt gerade ein, mal nachholen, dass wir das ganze Konzept dahinter mal erläutern. Also die Studiefilmnacht ist sozusagen das Paderborner Filmfestival. Ja, wir zeigen Filme von Studierenden hergestellt. Dabei haben wir relativ wenig Beschränkungen an die Filmmachenden. Wir haben gesagt, der Film soll nur bis zu 30 Minuten lang sein und er soll sich irgendwie mehr oder weniger mit dem Thema Zeit beschäftigen, weil das ja unser Semesterthema bei Lichtblick war. Ja, da haben wir gesehen, was da gekommen ist. Und das waren jetzt 10 Filme. Wirklich sehr abwechslungsreich. Wir hatten experimentelle Sachen dabei. Wir hatten klassisch narrative Sachen dabei. Wir hatten witzige Sachen, traurige Sachen, Mockumentaries. Ich glaube, eine klassische Dokumentation war so nicht dabei. Nee, dieses Jahr nicht, das stimmt. Wobei, sie hat sich als klassische Dokumentation ausgewiesen. Ja, ja. Mockumentary halt, ne? Ja, nee, im letzten Jahr war eine dabei. Die war auch richtig gut. Über so eine Klofrau. Ja, eine Dokumentation über eine Klofrau in Köln. War ein guter Film. Hat aber leider, glaube ich, nicht gewonnen. Naja. Nee, und dann halt, was noch wichtig ist zu erwähnen zur Studiefilmnacht, das Publikum votet und es wird dann ein Publikumspreis, also drei Publikumspreise sozusagen gestaffelt, erster, zweiter, dritter Platz, gekürt. Und da gab es auch gut was zu gewinnen, muss man sagen. Was ja auch sehr schön ist, dass man dem Publikum die Wahl lässt. Bei vielen Festivals gibt es ja noch einen zusätzlichen Publikumspreis, aber der ist dann meistens auch nicht mit Preisen verbunden, sondern einfach nur mit der Auszeichnung. Und bei uns ist es eben wirklich alles an diesen Preis gekoppelt. Die Macht der Menge. Finde ich gut, aber andererseits fand ich es auch ein bisschen problematisch, weil es doch gewisse Lobbys gab, die da versucht haben, das Wahlergebnis in eine gewisse Richtung zu pushen. Inwiefern? Ja, es wurden halt Wahlzettel ausgestellt, wo jeder der Filme eine 1 bekommen hat, bis auf einen Film. Also schon sehr auffällig. Nicht eine 1 in Schulnoten meinst du, sondern eins mit nur einem Punkt. Mit nur einem Punkt von 5. Genau. Ah ja, verstehe. Und natürlich hängt das auch davon ab, wie viele Fans oder Freunde anwesend sind von den Filmemachern. Wenn jemand dann seine ganze Clique mitbringt und schon das halbe Kino damit voll ist, dann hat er natürlich mehr Chancen. Wobei ich erstaunt war, dass der Film mit der größten Fangemeinde letztendlich nicht platziert war. Das hat mich schon überrascht. Mhm. Mhm. Aber einfach ein bisschen unsportlich und. Ja, ist unfair. Mhm. Das ist Und darum sollte es auch eigentlich nicht gehen bei einem Festival. Also wenn ich eingeladen bin, meinen eigenen Film da vorzustellen. Ich will ja den Film zeigen, das ist ja mein Wunsch. Und nicht da irgendwie den Gewinn abräumen. Das ist natürlich auch schön. Ja, also ich hätte auch gern den ersten Platz gekriegt. Also wenn ich was eingereicht hätte, hätte ich mich drüber den sehr gefreut. Aber natürlich geht es eigentlich darum, zu sehen und gesehen zu werden. Ja, und es geht ja auch um den Austausch mit anderen Filmemachern. Ja. Ich hätte ja auch ganz gerne wirklich so ein paar Podcast-Segmente aufgenommen. Vielleicht können wir das im nächsten Jahr mal machen. Ja. Dass man so, ja, so ein paar Minisegmente mit den Filmemachern mal festhält vielleicht. Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich unsere Aufnahme dazu schalte, wenn ich die Interviews führe. Mhm. Aber das war dann auch, kam mir irgendwie zu affig vor, wenn ich da vorne mit zwei Mikros stehe. Ja, aber vielleicht sollte man das fürs nächste Jahr mal andenken. Vielleicht nehmen wir auch einfach das Q&A dann auf und ja. Ja, nee, aber die Interviews, die ihr ja verpasst habt, waren auch zum Teil sehr gut, teilweise sehr pointierte Antworten, teilweise sehr witzige Antworten und teilweise merkwürdige Antworten, aber es war auf jeden Fall... Aber wir wussten vorher nicht die Fragen, oder? Nein, die wussten nicht die Fragen und wir wussten auch nicht die Fragen. Also es war tatsächlich, war das improvisiert größtenteils, also wir hatten so, ich hatte auf dem Zettel nur stehen, so was der Film nochmal, da bin ich nur so Gedanken stützen über den Film, aber die Fragen... In dem Sinne eigentlich nicht. Es funktioniert meistens ja auch am besten. Das, was einem am ehesten einfällt oder was man fragen will, interessiert einem ja auch. Ja, wobei, wir kannten die Filme ja schon, wir hätten uns gut Fragen überlegen können, aber es ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Aber es hat ja trotzdem funktioniert. Es sind auch Fragen offen geblieben, also einige Fragen kann man ja nicht stellen. Natürlich noch cool, wenn man auch noch ein Publikumssegment machen könnte, also so ein klassisches Q&A, aber die Zeit ist ja ohnehin schon weggelaufen. Zeit, eben, also wir hatten ja nur knapp 40 Minuten, davon musste dann unser Sponsor noch sein Gewinnspiel abfeiern, die Barmer GEK. Das war ein gutes, spaßiges Segment, als die da ihr Gewinnspiel vorgestellt haben. Ja, die Frage war auch schwer. Also die hatten eine schwere Frage. Was heilt alle Wunden? Zeit oder Teebaumöl? Und die den zweiten Preis gewonnen hat, hat das gesagt. Und die hat damit gewonnen. Mit Teebaumöl. Er meinte, das ist sicherlich für eine Gesundheitskasse auch nicht schlecht, wenn man für alternative Heilmethoden. Also die Frage vollkommen neben sich. Total Banane. Das ist ja meistens so bei Gewinnspielen. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja auch eine Quatschfrage. Dass man nicht mal die richtige Antwort geben musste. Ich glaube sowieso, beim Fernsehen, da ist, wenn man für zwei Nummern anrufen kann, die andere ist gar nicht freigeschaltet, glaube ich, die falsche Antwort. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich. Habe ich noch nie ausprobiert, aber das ist mein Problem. Die haben gar nicht freigeschaltet. Das ist ja, trotz der fortgeschrittenen Zeit fand ich es aber gut, dass so viele der Zuschauer da geblieben sind. Ja, die Hälfte so, ne? Ja. Die Hälfte war zur Preisverleihung noch da. Das ist aber kein schlechter Schnitt, finde ich. Nee, stimmt. Dafür, dass die Preisverleihung nach Mitternacht erst begann. Ja. Und wir hier in Paderborn sind, wo du ja nach 11 bekanntermaßen gar nicht mehr wegkommst. Nee, da werden die Bordsteine um 20 Uhr hochgeklappt, das ist schon wahr. Also danke an die Zuschauer. Vielen Dank. Danke an Cineplex. Ja. Und danke an die Sponsoren. Weil ohne die Sponsoren hätten wir nie so tolle Preise. Ich würde hoffen, dass sie auch den Filmemachern gefallen, sicher, bereitstellen können. Sicher, die kann man ja viel machen. Ja, mit Geld kann man immer sehr Geld viel machen. Bertz und Fischer finde ich auch super. Ich hoffe, die können wir im nächsten Jahr wieder gewinnen. Hoffe ich auch. Ja, also sie machen wirklich klasse Bücher. Nur so Werbung am Rande, aber das stimmt schon. Ja, das ist auch ein gutes Paket. Ja, und die haben ja auch privat zu Hause Bücher von denen. Also. Ja, ich auch. Ja, und ich habe ja den Vergleich zum letzten Jahr und es hat wirklich vieles viel besser funktioniert als letztes Jahr. Also dafür, dass die Technik abgeschmiert ist, ist das mal jetzt beiseite. Aber sonst, also die Moderation hat besser geklappt, das Einbinden des Publikums, die ganze Motivierung der ganzen Aktion, das war alles schon wirklich gut. Auch der Kontakt zum Cineplex, die Kommunikationswege, das hat dies Jahr echt gut hingehauen. Hat extrem viel Spaß gemacht und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Ja, auf jeden Fall. Ja, Studi-Filmnacht 2012. Das war die Studi-Filmnacht, ja. Ich fand, nochmal, um auf den Content zu kommen, die Filme selber. Ich fand wirklich erstaunlich auf, was da gestemmt wurde. Also das waren ja teilweise wirklich sehr durchdachte und auch technisch gute Sachen, die wir da gesehen haben. Also auch im Vergleich zu dem, was wir bei vorherigen Studi-Filmnächten gesehen haben, ist das Programm dieses Jahr wirklich, wirklich gut gewesen. Es waren da wirklich ein paar sehr schöne Sachen mit dabei, die auch einfach ein Publikum gezogen haben. Ja. Wurde ja auch sehr viel gelacht gestern. Mhm. Größtenteils auch an den richtigen Stellen. Meistens. Also ich bin mir bei einem Film nicht ganz sicher, ob das die richtigen Stellen waren, also intendiert die richtigen Stellen. Aber ja, bei einem Film hat man dich immer was extrem auch gehört. Also ich finde schon, du hast an den richtigen Stellen gedacht, weil ich habe da auch gelacht, aber... Ich glaube, so war es nicht gemeint. So war es nicht gemeint, weil der Kinosaal war manchmal da leise. Verstehe ich gar nicht, warum. Ich fand es sehr lustig. Also war ein richtiger Spaß. Also Ja, falls uns irgendwelche zuhören, welche auch noch irgendwelche Eindrücke schildern wollen, welche vielleicht auch bei Studiefilmnacht waren, ja. Ja, jede E-Mail ist natürlich bei uns jetzt genau. Willkommen. Schickt uns Mails, schickt uns Voicemails an blickkontakt.pb@live.de. Ja, wer kennt sie noch nicht? Man könnte vielleicht auch nochmal an die Filmemacher sagen, danke. Und an euch und auch an die zukünftigen potenziellen Filmemacher. Im nächsten Jahr, ungefähr um die gleiche Zeit, gibt es ja die nächste Studi-Filmnacht, die 9. Und da hoffen wir wieder auf viele gute Einsendungen. Genau, inoffiziell läuft ja praktisch die Einreichezeit schon. Ja, genau. Also von jetzt bis nächstes Jahr, Mitte Juni, nehmen wir hier bei Lichtblick alles an, was irgendwie ein Film ist. Im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne, genau. Also es muss irgendwie sich in einem Kino präsentieren lassen. Das ist so die größte Voraussetzung. Und bis 30 Minuten lang sein. Gut, ich denke, damit können wir dieses Segment erstmal abschließen hier in diesem Podcast, bevor wir uns jetzt weiter peinlich anschweigen. Völlig überraschenderweise waren wir ja vorgestern im Kino. Kommen wir denn da hin? Ich weiß auch nicht. Und diesmal war es nicht mehr zu unserem Programm gehört. Also das Programm ist ja zu Ende. Deswegen hatten wir Langeweile. Genau, wir hatten nichts zu tun und haben wir gedacht, wir machen mal was ganz Neues, Kino. Eigentlich hatten wir beschlossen, schon das Programm fürs nächste Semester durchzuplanen und stattdessen sind irgendwie alle im Kino gelandet. Ja, tragisch. Na gut, also wir waren im Kino. Genau. Also du warst sogar zweimal im Kino, Alex. Also ich habe The Amazing Spider-Man gesehen. War er amazing? Er war amazing. Ja. Also ich fand ihn wirklich richtig gut. Überraschenderweise, weil die alte Trilogie jetzt ja noch gar nicht lange her ist und das ja Reboot könnte man vielleicht sagen, ich würde eher Remake sagen, weil der ja wirklich die Origin-Story nochmal so durchspult, auch unter ähnlichen Vorzeichen wie der erste Sam Raimi-Film, aber trotzdem finde ich, was der Film anders macht, macht er wirklich gut anders. Man könnte vielleicht sagen, dass der halt ein bisschen mehr in die Tiefe geht, muss man natürlich im Verhältnis sehen. Es ist natürlich ein Mainstream-Popcorn-Blockbuster, genauso wie die anderen Spider-Man-Filme. Aber die haben das ja auch schon auf sehr hohem Niveau gemacht und das zieht der Film so weiter durch. Und auf thematischer Ebene führt er das sogar ein bisschen fort. Also vor allem diese Idee, dass die Stadt ein organisches Wesen ist, wo es eine Interkonnektivität gibt. Da gibt es eine sehr schöne Szene, so kurz vor Ende, wo Spider-Man von den Bauarbeitern gerettet wird, die dann mit ganz vielen Krähen vorfahren und eben quasi ein freies Feld ermöglichen. Klingt unglaublich beknackt. Ist immer sehr, sehr toll. Das wird ja von vielen immer bemängelt, dass diese hilfsbereiten New Yorker, welche dann auch bei alten Filmen schon oft als Kritikpunkt angeführt sind, weil die nerven, weil es unglaubwürdig ist oder sonst was. Ja, das heißt glaubwürdig, Spider-Man, ich bitte dich. Innerhalb eines Comics-Universums gibt es auch Glaubwürdigkeit und nicht klar, Glaubwürdigkeit. Klar. Also innere Glaubwürdigkeit ist wichtig. Es muss ja nicht an unsere Realität immer angepasst sein, sondern die filmische Realität. Klar, gerade bei Sachen, die an sich ein fantastisches Element besitzen, muss ja die innere Glaubwürdigkeit besonders gewährleistet sein. Das ist man ja so wie in dem anderen Film, den wir gesehen haben. Aber dazu gleich. Also wenn ich glauben kann, dass eine riesige Menschenechse durch New York stolziert, dann kann ich auch glauben, dass ein paar Kranfahrer in der Lage sind, ihre Kräne alle in Reihe auszurichten, damit Spider-Man sich da längs schwenken kann. Oh. Außerdem basiert ja auch diese Version wieder wie die Sam Raimi-Version über weite Strecken auf dieser 60er-Jahre-Version von Spider-Man, wo natürlich schon so ein gewisser Idealismus mit dabei ist. Und man müsste auch dazu sagen, dass New York hier nicht mehr als die Traumastadt dargestellt wird. Also da ist wirklich eine ganz gehörige Portion Optimismus auch drin, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Ausgehend von den Trailern hatte man ja eher das Gefühl, dass das Ganze an die neuen Batman-Filme so ein bisschen angeglichen wird. Ja. Aber das ist überhaupt nicht so. Okay. Was eben schon anders ist, sind die Charakterisierungen. Also Spider-Man an sich ist halt etwas gefährlicher, temperamentvoller, verspielter und ist eben nicht mehr wie Tobey Maguire's Peter Parker, der ja eigentlich der liebenswerte Nerd war und eigentlich auch so eine Projektionsfläche einfach für jedermann so geboten hat, ist der neue halt schon ein abgerundeter Charakter. Das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, ja, weil es damit steht und fällt, dass man sich auch emotional auf ihn einlassen kann. Aber ich konnte das wirklich richtig gut. Und ein weiterer riesiger Pluspunkt ist, dass die seine Love Interest ja umgelegt haben von Mary Jane auf Gwen Stacy. Wie in den Comics? Ja, gibt's ja auch in den Comics, genau. Da war sie glaube ich, die erste Geliebte. Ich glaube auch, ja. Und erst dann kam Mary Jane, aber... Ich kann mich da auch irren. Comic-Fans dürfen uns natürlich schreiben. Bin ja jetzt auch nicht der Experte. Ich habe als Kind mal ein paar Spider-Man-Comics gehabt, aber Gwen Stacy, gespielt von Emma Stone, die großartig ist, die aber in allem großartig ist, finde ich, in letzter Zeit. Und das hilft dieser Charakterdynamik wirklich unglaublich auf die Sprünge. Also ich fand da gerade in Spider-Man 3 war diese Beziehung einfach völlig totgelaufen. Da haben sie ja dann sogar so notgedrungen diese Dreierbeziehung zwischen den beiden und Harry Osborn nochmal aufleben lassen, um da irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Und Gwen Stacy ist halt ein völlig anderer Charakter. Also sie ist ihm auch viel mehr ebenbürtig, ergreift auch mehr Eigeninitiative. Also im Grunde müsste man sagen, dass sie gegen Ende wirklich in Kooperation mit Spider-Man die Sache regelt. Und der Lizard ist ein guter Villain, finde ich. Also ist im Grunde so eine Art Mischung aus dem Green Goblin und Dr. Octopus. Wobei sich da eben auch wieder einiges wiederholt mit diesen Themen der Schizophrenie und so weiter aus dem ersten Teil. Aber ist halt mehr, so wie Alfred Molina das in Spider-Man 2 war, eine sympathische Figur, die von der Obsession übernommen wurde. Aber eben eigentlich aus noblen Motiven. Das ist halt bei den meisten Villains bei Spider-Man der Fall. Das finde ich auch immer richtig interessant. Naja, also ja. Ich war sehr angetan davon, auch wirklich richtig aufregende Action-Set-Pieces, die auch wirklich in einer Übersichtlichkeit wiedergegeben werden, die selten geworden ist, finde ich, so im Action-Blockbuster-Kino. Ich wollte noch eine kleine Sache loswerden, nämlich, dass ich den Film auch in 3D gesehen habe, weil er momentan gar nicht anders angeboten wird. Und die 3D-Effekte in dem Film sind wirklich absolut non-existent. Klasse. Sie haben wirklich so ein paar vordergründige CGI-Effekte haben sie in 3D gerendert. Unter anderem hatte ich so einen Antennenauswuchs von einem Hochhaus im Gesicht und musste einmal kurz fast niesen. Und so ein Spinnennetz in der Kanalisation haben wir so ein bisschen vordergründig gestaltet. Aber ansonsten habe ich teilweise die Brille auch abgenommen und das Bild war glasklar. Das ist wirklich wieder so ein After-the-Fact-3D. Zwang. Und die Bildkomposition an sich ist auch überhaupt nicht darauf angelegt. Wie gesagt, die ist mehr auf Übersichtlichkeit und auf die normale räumliche Wirkung praktisch angelegt. Wobei Übersichtlichkeit ist ja, muss man eigentlich bei 3D-Filmen haben. 3D-Filme, welche schnell geschnitten sind oder welche sind abgeschnittene Arme, Köpfe haben, das funktioniert nicht gut. Natürlich, aber wenn du jemanden in die Tiefe führst, hast du natürlich ein völlig anderes Raumgefühl. Ich weiß nicht, ob das bei Spider-Man so gut funktioniert hätte. Also der Film macht sie jedenfalls auch überhaupt nicht. Also er legt es überhaupt nicht darauf an, sowas zu tun. Also er führt ja eigentlich schon durch die Straßenschluchten New Yorks, weil wir da bei dem Thema sind, dass ich der Meinung bin, dass Filme ohnehin schon in 3D sind. Ich verstehe, was du meinst, ja. Aber völlig unabhängig davon war das einfach nur ein völlig ungerechtfertigter Aufpreis. Und eine blöde Brille. Und wieder nichts. Und eine blöde, verschmierte Brille. Aber das ist wieder ein völlig anderes Thema. Ja, über verschmierte Brille können wir in den Ferien mal reden oder so. Genau. Oder 3D-Technik allgemein in verschiedenen Kinos. Also da gibt es himmelweite Unterschiede zwischen Kinos und innerhalb eines Kinos. Also und auch zwischen Produktion natürlich. Und zwischen Produktion. Und zwischen den Filmemachern, welche sich damit auskennen. Produktions-3D, Postproduktions-3D, da können wir doch viel drüber reden. Jetzt aber erstmal zu einem ganz anderen Highlight der Woche. Dass wir alle drei gesehen haben, direkt danach. Wir haben sozusagen einen Betriebsausflug gemacht. Ja. Und haben Snow White and the Huntsman gesehen. Den ich immer noch nicht ganz verdaut habe. Ich glaube, der ist schwer verdaulich. Ja, ich habe ihn komplett verdaut. Also ich bin drüber hinweg über diesen Film. Du bist schon wieder los, meinst du? Ja. So schlimm würde ich den jetzt auch nicht bezeichnen. Ich fand ihn auch nicht so doof. Ich glaube, du fandest ihn am blödesten. Also, die Möglichkeit besteht. Ja, ich fand ihn einfach nur nicht gut. Nee. Ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn einfach nur nicht gut. Also an einigen Stellen fand ich ihn schlecht, aber sonst fand ich den belanglos. Ja. Er war im höchsten Maße belanglos oder er war so unstringent. Er hatte so wenig Eigenes. Der war irgendwie, da haben sich Leute hingesetzt und gesagt, wir machen einen Fantasy-Film und wir haben Schneewittchen und wir machen jetzt irgendwas. Und da haben sie aus allen bekannten Fantasy-Filmen der letzten Jahrzehnte die besten Szenen rausgenommen und irgendwie Schneewittchen reingedrückt. Das war so mein Eindruck daraus. Das hat an einigen Stellen gut funktioniert. Ich fand zum Beispiel die große Schlacht am Ende, fand ich gut durchkompositioniert, auch wenn ich sie nicht ganz begriffen habe, was sie da sollte. Und ich fand auch am Anfang war also die Machtübernahme der Hexe sozusagen. Das fand ich auch gut erzählt. Ja, auch wenn das schnell abgehandelt worden ist, hat das ja der Film etwas gezeigt, was sonst in den anderen Verfilmungen oder im Märchen nicht so präzise gemacht wird. Richtig. Diese Machtübernahme, das sind ja vollkommen neue Hintergründe, hat man dann erfahren. Es ist eine neue Geschichte geworden, aber man hat die alte, klassische Geschichte genommen und da eben neue Elemente reingeschustert. Genau, Elemente reingeschustert, welche nicht immer schlimm waren oder nicht schlecht waren, aber innerhalb des Films nicht funktioniert. Ich finde, man hätte sich in der Mitte weiter vom Märchen lösen dürfen. Die Zwerge waren in dieser Version der Geschichte völlig überflüssig und sogar störend. Ja. Also ich hätte nie gedacht, dass bei Schneewittchen mal die Zwerge stören, aber hier haben die Zwerge gestört. Und mehr noch als die Zwerge das Feenland, das war wirklich total Grütze war. Mit diesem Riesenhirsch. Weil das als Kontrastfolie eigentlich schon verwendet werden könnte zwischen der dunklen Welt der Hexe, ja, der bösen Königin. Also sie war lächerlich. Sie war nicht hell und schön, sie war lächerlich. Das war, als wenn du in so einen schlechten 90er-Jahre-Feenfilm reingestolpert wärst. Es war einfach nur doof. Also das Einzige, was ich an dem Film potenziell unterhaltsam fand, waren wirklich diese tonalen Wechsel, die ja wirklich auch völlig ohne Sinn und Verstand da eingeführt werden. Also da werden ja so relativ düstere, brutale Szenen plötzlich unterbrochen von unsagbarem Kitsch. Diese Feenwelt, die er da gerade eingeführt hat, zum Beispiel mit diesem riesigen weißen Hirsch. Oder halt so eine suspensreiche Verfolgungsjagd, die damit endet, dass Schneewittchen wie in einem Footballspiel in so einen Gulli reingrätscht. Ja, das war echt eine reife Leistung. Ja, diese ganzen Versatzstücke, die da ineinander greifen, die sind teilweise so dermaßen variabel, dass es also eigentlich schon wirklich ein bisschen Potenzial hatte, fand ich. Ja. Aber der Film ist einfach viel zu lang gedehnt. Er nimmt sich zu ernst. Also du sagst, es hat Potenzial. Also man hätte gut über den Film lachen können, aber er nimmt sich dafür zu ernst. Ja. Also der Film hatte ja ganz viele Möglichkeiten, um auch düster und bedrohlich zu sein, aber trotzdem irgendwie witzig zu sein. Und das war der einfach nicht. Ja, aber es ist vom Grundkonzept des Films, sollte er ja schon die witzig sein. Nee, aber er hätte... Da hätten sie ihn komplett über den Haufen werfen und dann wäre es nicht mehr Film gewesen. Die hätten einfach nur an einigen Stellen den Film ein bisschen anders die Dialoge schreiben müssen und das wäre witzig gewesen und zwar gut witzig. Die hätten auch einfach eine gute Dialoge schreiben können. Ja, das ist sowieso ein Punkt. Die Dialoge waren so schablonenhaft aus anderen Fantasy-Filmen Filme, wo Charaktere auf eine lange Reise gehen. Oder auch aus Kostümen. Kostümfilm. Also ein Dialog auf jeden Fall, den habe ich 1:1 schon mal in einer Kostümserie gesehen. Ich finde es aber auch immer schwer zu beurteilen bei Synchronisation, gerade bei so einer, die ich also rein objektiv als nicht sehr gelungen... Hans Mann. Ja. Also das müssen wir vielleicht auch erläutern, wenn man sich den Film in der deutschen Synchro anguckt, so wie wir, wird man feststellen, dass die wichtigen Namen, die keine Namen sind, sondern Berufsbezeichnungen, nicht übersetzt haben. Zum Beispiel den Jäger. Es wäre ja auch doof gewesen, hätten sie den Typen Jäger genannt. Ne? Also Hans Mann ist viel besser. Ja, die kleine Ironie an dieser Stelle. Und zwar wirklich auch in dieser Phrasierung. Hans Mann. Nicht Hans Mann, sondern Hans Mann. Hans Mann. Und man sagt immer so, ey Hans, komm mal rüber. Komm mal rüber, Hans Mann. Hans Mann. Ja, aber auch als er erklärt, wie seine Frau heißt. Sarah Mann. Ja, man darf nicht nur über die Synchronisation wettern. Ich glaube schon, dass auch im Originalton die Dialoge einfach wirklich... Aber Grütze waren. Ja, und vor allem der Film hat zu viele Klischees bedient. Versatzstücke, um irgendwelche Charaktere weiter zu charakterisieren. Ja. Das hat man deutlich besser gesehen. Also zum Beispiel einen Film wie The Avengers habe ich auch in Deutsch gesehen und die Dialoge von dem Film waren spitze dagegen. Ja, ich glaube ja sowieso, Synchronisation kann man verbocken, aber man muss es absolut nicht. Also es gibt wirklich tolle Synchronisationen. Natürlich. Und man kann natürlich auch keine gute Synchronisation auf einen schlechten Film machen. Also, wenn man Rainer Brandt heißt, kann man das machen? Ja, man denkt jetzt so, ich denke jetzt gerade so an die Bud Spencer und Terence Hill Filme, die ja im italienischen Original auch nicht sehr gute Dialoge gehabt haben sollen. Nicht alle zumindest. Ich habe jetzt auch, die ersten auf jeden Fall ja nicht. Seither haben sie sich ja an der deutschen Synchro orientiert, habe ich gehört. Ja, die ersten waren ja sogar noch ernsthafte Italo-Western, die die Deutschen einfach verblödelt haben. Ja, ja. Und dann haben die in Italien mal irgendwann davon Wind bekommen, dass die ja ziemlich gut laufen und angefangen Komödien zu drehen. Ja, stimmt. Aber das ist, gut. Oder die Serie, die 2, ist ja auch... ist auch Rainer Brandt, ja. Und die ist ja auch im englischen Original nicht witzig. Die ist ja, im Deutschen ist die ja wirklich... Da macht ja ein Karlauer den nächsten, aber... Ja. Wobei witzig für mich nicht immer automatisch bedeutet, dass ein Film dadurch gut wird. Also ich finde, es ist sowieso so eine Überwitzigkeit in vielen Filmen. Immer wenn man wenn ein Film übermäßig kitschig oder Pathos besitzt, muss man dann Witz oder Ironie reinbringen, damit man das irgendwie alles wieder kompensieren kann. Und selbst das ist wieder zu sehr konstruiert. Also ich mag auch Filme, welche wirklich mal ernst sind und welche mit dieser Ernsthaftigkeit umgehen können. Ja. Das war Snow White aber ganz eindeutig nicht. Nee, das war nicht. Er sollte ja auch, für ernst war er nicht ausgelegt. Es war ja kein richtig ernster Film. Es war ja kein Nachdenkerfilm. Es gab ohne Ende Comic Relief. Ich meine, die Zwerge waren fast nur für Comic Relief da. Ja, die Zwerge waren Schrott. Die Zwerge haben auch irgendwie Humor mit reingebracht. Ja. Auch gewollten Humor. Ja, so aber keinen gelungenen Humor. Man hat ja über die Zwerge nicht gedacht. Nein, ich denke, insgesamt kann man sagen, unabhängig jetzt von den Zwergen, ist der Film ein bisschen merkwürdig. Also ich finde auch, was mich echt gestört hat, ist dieses Gemisch von pathetischen Szenen, märchenhaften Szenen, heroischen Szenen, brutalen Szenen, brutal-heroischen Szenen und heroisch-brutalen Szenen. Das passte nicht zusammen. Das war nicht gut vermengt. Das war irgendwie... Das ist extrem heterogen, aber auf der anderen Seite die Szenen an sich so, diese Szenenkomplexe, in sich abgeschlossen. Genau, das war's. Also wenn man das richtig verschränkt hätte, hätte das ja was geben können. Aber es war halt so, erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt nochmal das. Eben, wenn man sich dann doch so eine 10-minütige, furchtbar kitschige Liebesszene ansehen muss. Ja, die nicht mal besonders leidenschaftlich gespielt war, was ja noch dazu kommt. Der ganze Film war ja irgendwie so ein bisschen unfreiwillig entfremdet. Der große Casus Knactus am Ende mit dem Wachküssen, was ja so gewissermaßen auch ein Highlight der Geschichte war. Übergang. Ja, also, es findet zwar statt, aber irgendwie nicht. Also total. Das magische fehlte, genau. Es war auch irgendwie so, ja. Das hatte so ein bisschen dann so auferstanden von den Toten am Ende, als sie dann wieder kamen, so aus der Kirche raus. Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass jetzt alle ankommen und sie als Hexe verbrennen wollen. Ja, das wäre wenigstens, hätte es dem noch was gegeben. Na gut, also wir können auf jeden Fall sagen, man hat schon bessere Schneewittchen-Verfilmungen gesehen. Ja, und dieses Jahr lief ja auch noch eine, Spieglein von dem Inder Tarsim Singh. Und die dagegen hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ist in Deutschland leider nicht so erfolgreich gewesen, sondern auch international weit hinter Snow White and the Huntsman, aber das ist eine richtig erstklassige Komödie, welche gar nicht nur für die ganze Familie geeignet ist, sondern viele Witze auch beinhaltet, welche ja, Kinder überhaupt nicht verstehen können. Also es sind so viele kleine Anzüglichkeiten, Spitzfindigkeiten und vor allem Julia Roberts geht in ihre Rolle vollkommen auf. Also Charlize Theron war nicht schlecht, aber Ich fand sie sogar noch als relatives Highlight ist. Ja, aber da ist Julia Roberts nochmal 10-mal besser dagegen. Also das war ein wirklich erstklassiger Film. Und der Geschichte wurde natürlich auch abgewandelt und teilweise sogar besser als das Original abgewandelt. Mhm. Also jeden Augenblick dachte man so, was haben die sich jetzt ausgedacht, um die Geschichte anders voranzutreiben? Also pausenlos hat man gedacht so, wie geht's jetzt weiter? Und das war einfach also super interessant. Den würdest du zur Anschaffung empfehlen? Auf jeden Fall. Also ich habe auch gehört, dass der Film eben auch sehr mit diesen tonalen Shifts arbeitet, aber halt erfolgreicher. Da würde mich das so als Vergleich jetzt auch mal sehr interessieren. Was ich natürlich auch ganz interessant finde, ohne jetzt genau darauf einzugehen, auf jeden Fall, dass der Regisseur seine indische Herkunft nicht ganz leugnet und was da eingebaut hat, ohne das jetzt weiter zu verraten. Aber ich finde das sehr passend und sehr gut eingeflochten in den Film. Gut. Ja, also ja. Spider-Man Top, Huntsman Flop. Naja, Flop, okay, weil ich würde ihm eine 4 in Schulnoten geben. Es ist nicht Uwe Boll, aber es hat schon so einen gewissen Touch von doof. Knapp unter dem Durchschnitt würde ich den an. Ja, hat schon, also er ist schon unterdurchschnittlich. Vielleicht sollten wir uns ein Bewertungssystem ausdehnen. Ja, machen wir. Das werden wir mal jetzt für nächste Woche in Angriff nehmen. Und während wir das machen, wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche. Schickt uns wie immer alles, was euch so einfällt, zu uns und auch sonst zu Filmen an blickkontakt.bb@live.de. Besucht uns auf unserer Homepage, auf Facebook, auf Twitter. Auf StudiVZ. Das wird zum Running. Ist nichts mehr zu machen. Nee. Und an die amerikanischen Zuhörer einen schönen Unabhängigkeitstag noch. Ja, genau. Feiert schön. Feiert schön. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen.